Der Piratenschatz. Captain Tolpatsch war schon seit dem frühen Morgen in der Abenteuerbucht unterwegs. Wo bist du denn, mein bildschöner Blaufußtölpel? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Der Blaufußtölpel war ein sehr seltener Vogel. Und der Captain konnte sein Glück kaum fassen, als er auf der Steilküste tatsächlich ein Nest mit einem großen blauen Ei darin entdeckte. Bingo! Und ich kann sogar ein Foto von einem brütenden Blaufußtölpel machen. Das Vogelweibchen wollte aber nicht fotografiert werden. Es drängte Captain Tolpatsch fort von seinem Nest und immer weiter Richtung Klippe. Du süßes Tölpelchen! So alt! Der Captain fiel. Hilfe! Und fiel, bis er in einem alten Holzfass stecken blieb. Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und jetzt kniff ihn auch noch irgendetwas so fest in den Po, dass er in hohem Bogen aus dem Fass sprang. Wer piekst mich in den Po? Aha, eine richtig rüpelhafte Riesenkrabbe. Rasch schüttelte er die Krabbe ab, die sich beleidigt davonmachte. Wo um alles in der Welt bin ich hier gelandet? Dunkel war es hier und es roch moderig. Eine riesengroße Höhle. Eine Piratenflagge. Das war mal ein Piratenversteck. Vielleicht sogar das des geheimnisvollen Captain Schwarzfell. Ein Windstoß erfasste die Flagge und wehte sie über den Höhlenboden. Also das ist jetzt gerade total gruselig gewesen. Besonders wohl fühlte sich der Captain in der Höhle nicht. Oh, wie komme ich hier wieder raus? Ich weiß, ich hol die Paw Patrol. Die Fellfreunde spielten mit Ryder gerade vor der Einsatzzentrale Basketball. Und Marshall war mit Werfen an der Reihe. Fertig, Marshall? Vielleicht sollte lieber ein anderer. Jedes Mal, wenn ich es versuche, geht der Ball daneben. Und trifft mich? Trotzdem versuchte der kleine Feuerwehrhund es noch einmal. Aber auch dieses Mal traf der Ball Rubble. Hoppla. Entschuldige bitte. Nicht so schlimm, Marshall. Irgendwie habe ich das erwartet. Ich zeig dir, wie du den Ball in den Korb bekommst. Chase lief los, doch genau in diesem Moment wurden sie unterbrochen. Hallo, Captain Tolpatsch. Ryder, ich brauche Hilfe. Ich bin in einer dunklen Höhle gefangen. Was ist passiert? Ich wollte an der Steilküste Fotos vom Blaufußtölpel machen und bin abgestürzt in ein Piratenversteck. Piraten? Ja, ich bin fast total unzweifelhaft davon überzeugt, dass ich in das verschollene Versteck des geheimnisvollen Captain Schwarzfell gefallen bin. Wow, wirklich? Es kommt mir irgendwie so vor. Gut, wir kommen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Wir sind unterwegs. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Jetzt schieß schon, Zuma. Und sofort los. Die Fellfreunde hatten den Ball auf ein kleines Katapult gelegt und standen nun unter dem Basketballkorb. Chase ganz unten, Rubble auf seinem Kopf und Marshall ganz oben. Jetzt drückte Zuma auf das Katapult. Der Ball flog hoch, prallte auf Marshalls Nase, der verlor das Gleichgewicht und fand sich auf dem Katapult wieder und gleich darauf in der Luft. In hohem Bogen flog er Richtung Einsatzzentrale, genau in den gläsernen Fahrstuhl. Ja, ich bin der Flughund! Nur seine Landung war ziemlich unsanft. Marshall, das ist echt gemein. Ich bin der Flughund. Ich bleib Feuerwehrhund. Der Fahrstuhl fuhr los. Und als er die oberste Etage erreichte, steckten die Freunde alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Captain Tolpatsch wollte Fotos vom Blaufußtölpel machen und ist dabei in eine versteckte Höhle gestürzt. Eine versteckte Höhle? Ja, und sie ist voll mit Piratensachen. Er glaubt, es ist das Versteck von Captain Schwarzfell. Schwarzfell? Der geheimnisvolle Pirat aus der Abenteuerbucht? Ganz genau. Angeblich weiß keiner so richtig, wie er aussah oder was aus seinem Schatz geworden ist. Aufgeregt hüpfte Rubble auf und ab. Oh, nimm mich, nimm mich! Also für die Schatzsuche brauche ich... Chase. Wir lassen deine Seilwinde runter in die Höhle und ziehen Captain Tolpatsch rauf. Das ist ein Fall für Chase. Rubble wurde immer aufgeregter. Und dann brauche ich... Rubble. Kann sein, dass wir graben müssen. Dazu brauchen wir deine Schaufel. Rubble ist der Retter. Und wenn ich von euch anderen noch jemanden brauche, dann sage ich Bescheid. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Mit großen Sprüngen hüpften Chase und Rubble zu der Rutsche mit den vielen Kurven und sausten auf ihr hinunter ins Erdgeschoss. Dort sprang Chase in sein Polizeiauto und Rubble in seinen gelben Schaufelbagger. Schnell machten die beiden ihre Fahrzeuge einsatzbereit. Ryder wartete bereits vor der Einsatzzentrale auf seinem roten Quad, das auf dem Land und auf dem Wasser fahren konnte. Und dann ging es auch schon los. Gemeinsam rasten die drei über die Brücke, die die Einsatzzentrale mit dem Rest der Abenteuerbucht verband, und bogen dann auf die Küstenstraße ab. Die Höhle, in der Captain Tollpatsch festsaß, befand sich ganz am Rand der Steilküste. Nur wo genau, wussten die Freunde nicht. Wir suchen erstmal den Höhleneingang. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Ryder, Fellfreunde, seid ihr das? Da, vor ihnen befand sich ein Loch im Felsboden. Captain Tollpatsch, geht es Ihnen gut? Keine Sorge, Ryder, mir ist nichts passiert. Chase, hol die Seilwinde. Wuff! Noch ein paar Minuten, dann holen wir sie raus. Wuff! Seilwinde! Der Polizeihund zog ein dickes Seil zum Felsloch hinüber, das mit einem Ende an der Winde befestigt war und mit dem anderen an einem Gurt, den sich Ryder nun schnell umschnallte. Alles klar, du kannst mich runterlassen. Es ging abwärts und Captain Tollpatsch war sehr erleichtert, als Ryder bei ihm in der Höhle auftauchte und sich erst einmal von dem Gurt befreite. Warte, Ryder, ich helfe dir. Vielen Dank, Captain. Ich bin so froh, dass du da bist. Sieh mal, was ich gefunden habe. Toll, ein altes Piratenfernglas. Moment, wenn diese Höhle wirklich das Versteck von Captain Schwarzfell war, wie hat er dann das ganze Zeug hierher gebracht? Gute Frage. Es muss noch einen anderen Weg hier reingeben. Vielleicht gibt es ja einen Tunnel. Chase, Rubble, kommt runter, wir brauchen euch. Chase zog den Gurt wieder hinauf und seilte dann Rubble ab. Ich hoffe, dass es hier unten keine Spinnen gibt. Wenn hier Spinnen rumkrabbeln, dann gibt es auch Spinnenläuse. Und die mochte Rubble überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hatte Angst vor Spinnen. Danke, Chase. Rubble ist angekommen. Wow, eine echte Piratenhöhle. Ja, allerdings mit Spinnen. Ah! Rubble machte einen Riesensatz und sprang in Ryders Arme. Danke, dass du mich aufgefangen hast. Ich lass dich doch nicht fallen. Jetzt erreichte auch Chase den Höhlenboden. Wuff, wie wär's mit ein bisschen wuff, wuff, Licht? Er schaltete einen kleinen Scheinwerfer ein und alle schauten sich aufgeregt in der Höhle um. Oh, toller Fund, Captain Tollpatsch. Hey, Rubble, schau dir den mal an. Oh, ein echter Piratenhut. Den hatte mal ein echter Pirat auf dem Kopf. Setz ihn auf. Der schwarze Hut passte Rubble wie angegossen und er fühlte sich wie ein echter Piratenkapitän. Arr, Potz, Blitz nochmal! Aber Chase schnupperte. Ich glaube, ich rieche was. Aha! Ich rieche Meerwasser. Dann kommt man hier wahrscheinlich zum Strand. Aber der Weg ist versperrt, wir kommen nicht raus. Also Rubble, dann leg mal los. Alles klar, dann macht mal Platz, ihr Landratten. Schaufel! Der Ausgang war von einem großen Steinhaufen versperrt. Das wird bestimmt eine Weile dauern. Und Rubble schaufelte nun einen Stein nach dem anderen zur Seite. Fertig. Jetzt muss ich nur noch den großen Felsbrocken wegschieben. Der war allerdings sehr groß. Ich kann die Wellen hören. Zuma soll uns mal lieber sagen, wie es von der Strandseite aussieht. Zuma, wir brauchen dich. Komm bitte zum... Zum Nordstrand? Ich bin schon unterwegs. Ich hab nämlich gewusst, dass du anrufst. Zuma steuerte sein Luftkissenboot quer über den Strand und hatte die Stelle schnell gefunden. Also, wenn ihr aus der Höhle rauskommt, seid ihr direkt am Strand. Nichts wie los. Alles klar, dann auf zum Strand. Chase, Rubble, Captain Tollpatsch und Ryder stemmten sich gegen den großen Felsen. Eins, zwei, drei und... Sie drückten und schoben so doll sie konnten. Und endlich bewegte sich der Felsen ein Stück zur Seite und gab einen schmalen Spalt frei. Ja! Einer nach dem anderen zwängte sich hindurch. Nur der Captain brauchte ein bisschen länger und hatte dann aber so viel Schwung, dass er sich mit dem Gesicht nach unten im Sand wiederfand. Aber Pirat Rubble half ihm wieder auf die Füße. Da Danke, Rubble. Gern geschehen. Doch jetzt entdeckte Zuma im Sand etwas Grünes, Längliches. Hier ist eine alte Flasche. Sieht aus, als wäre was drin. Das ist vielleicht eine Flaschenpost. Ja! Die war vielleicht auch in dem Versteck. Gespannt zog Ryder den Korken heraus, mit dem die Flasche verschlossen war, und holte ein Papier heraus. Es war an den Rändern zerrissen und ziemlich vergilbt. Das ist eine alte Landkarte. Eine Piratenschatzkarte? Wer weiß. Aber es fehlt ein Stück. Da ist kein Kreuz drauf, wo der Schatz vergraben sein soll. Alles sehr geheimnisvoll. Ich brauche die Hilfe aller, um das Rätsel zu lösen. Eine Piratenschatzkarte! Das wird bestimmt das allerspannendste Abenteuer. Und bei dem mussten natürlich alle Fellfreunde dabei sein. Ryder griff nach seinem Pawpad. Sky, Rocky, Marshall, wir treffen uns am Strand an der Steilküste. Ja, Ryder! Rocky, Sky und Marshall beeilten sich. Eine Schatzkarte bekamen sie schließlich nicht jeden Tag zu sehen. Habt ihr wirklich eine Schatzkarte gefunden? Ja, seht doch mal hier. Wow. Ich habe noch nie eine echte Piratenschatzkarte gesehen. Na ja, wir wissen erst, ob sie echt ist, wenn wir den Schatz gefunden haben. Und den finden wir nicht, wenn wir nicht haben, was hier fehlt. Warum fehlt da überhaupt was? Captain Schwarzfell hat noch zwei Kartenteile versteckt. Hört her, ein wertvoller Schatz ist für den versteckt, der alle drei Teile der Karte entdeckt. Und seht mal, ein Hinweis auf das nächste Versteck. Beim großen Papagei führt nun der Weg vorbei. In seinem Schnabel steckt Teil 2. Ein großer Papagei in der Abenteuerbucht? Na klar, der Felsen unten an Jakes Berg sieht aus wie ein Papagei. Lasst uns nachsehen. Ja! Na dann los, Fellfreunde. Sehen wir mal, was wir finden. Natürlich flitzten alle sofort los zu ihren Fahrzeugen. Ist das Strand? Nur Captain Tollpatsch nicht. Er war ja zu Fuß gekommen. Ich bleib hier und pass auf die Piratensachen auf. Viel Glück! Oh. Bei den Dingen, die Spaß machen, bin ich nie dabei. Aber das hörten die Fellfreunde schon nicht mehr. Sie waren bereits zur anderen Seite der Insel unterwegs, wo sich eine schmale Bergstraße hinauf auf den Berg schlängelte. Sky flog in ihrem kleinen Hubschrauber voraus und hatte von dort oben natürlich die beste Sicht. Ryder, ich habe den Felsen gefunden, von dem Rocky erzählt hat. Er sieht wirklich aus wie ein Papagei. Super, Sky. Siehst du sowas wie eine Karte? Warte mal, ich sehe nach. Sky flog so nah an den Papageienfelsen heran wie möglich und landete dann direkt vor ihm. Aber ein Schatten lenkte sie ab. Was ist das? Oh, oh, ein riesiger Adler. Wie es aussieht, will der gar nicht mich. Er will sich das Kaninchen holen. Das saß im Gras auf einer Wiese. Aber das ließ Sky nicht zu. Sie breitete die kleinen Flügel aus, die an ihrem Rucksack befestigt waren, und war schon in der Luft. Ja, ich bin der Fluchhund! Sky flog dem Adler direkt entgegen. Au, au. Sie musste ihn irgendwie von dem Kaninchen ablenken. Fang mich doch! Der Adler stutzte. Er machte kehrt. Mit mächtigen Flügelschwingen flog er Sky hinterher. Darauf hatte die nur gewartet. Sie machte eine scharfe Kurve und sauste dann genau auf das Kaninchen zu. Lauf, Kaninchen, lauf! Das Kaninchen machte, dass es wegkam und hoppelte davon. Aber jetzt hatte der Adler Sky eingeholt und war direkt hinter ihr. Nein! Flieg, Sky, flieg! Geschickt wich sie ihrem Verfolger aus. Oh. Flog eine scharfe Kurve und noch eine und verschwand dann zwischen den dichten Bäumen, die auf dem Hang des Berges wuchsen. Die Bäume standen so dicht nebeneinander, dass der riesige Adler Sky dorthin nicht folgen konnte. Er ließ von ihr ab und verschwand in den Wolken. Ich hab's geschafft! Erleichtert kehrte sie um und nahm Kurs auf den Papageienfelsen, wo die anderen auf sie warteten. Gut gemacht, Sky. Danke, Ryder. Und jetzt suchen wir die Karte. Ha! Die Fellfreunde schwärmten aus und schnüffelten. Aber nirgendwo entdeckten sie eine Spur. Bis Rocky auf einmal stehen blieb. Stand da nicht im Schnabel des Papageis? Er schaute zu dem Felsen hinauf. Blinkte da nicht etwas im Sonnenlicht? Sky, ist das die Karte? Sky stellte ihr Fernglas scharf. Es ist noch eine Flasche. Vielleicht ist da die nächste Karte drin. Schon war sie in der Luft, flog zu dem Felsen hinauf und zog eine weitere grünliche Flasche aus dem Papageienschnabel. Doch irgendwie rutschte sie ihr aus dem Maul. Ryder, Vorsicht! Ich hab sie! Es ist ein Stück von der Karte. Blitzschnell zog Ryder das Papier heraus, das genauso alt aussah wie der erste Teil der Karte. Und? Ist da das Kreuz drauf? Sag schon, ist es drauf? Kein Kreuz. Oh. Erinnert ihr euch noch? In dem Hinweis stand ja auch was von drei Teilen. Rocky, Klebeband. Kommt sofort. Ruff, Klebeband. In Rockys Rucksack fand sich immer etwas Nützliches. Und im Nu hatte Ryder die beiden Kartenteile zusammengeklebt. Auf jeden Fall haben wir den zweiten Teil der Karte gefunden. Und wir haben den nächsten Hinweis. Vom Papageienfelsen schau aufs Meer hinaus und dann hol den nächsten Teil der Karte aus dem Astloch in einem großen Baum heraus. Wenn wir den Baum finden, in dem das Astloch ist, finden wir den Schatz. Aber es gibt ganz viele große Bäume in der Abenteuerbucht. Aber die allergrößten stehen im Wald, wo der kleine Tut wohnt. Ja, sehr gut, Chase. Auf in den Wald! Arr, jetzt beginnt die Suche nach dem Schatz. Hey, wartet auf mich! Pirat Rubble, der immer noch den schwarzen Piratenhut trug, rannte seinen Freunden hinterher. Und es dauerte gar nicht lange, bis er, Zuma, Sky und Rocky als Erste den Wald erreichten, wo ihr Freund Toot, ein kleiner Uhu, mit seiner Familie wohnte. Die Bäume sind wirklich riesengroß. Und richtig viele haben Astlöcher. Ich finde den letzten Teil von Captain Schwarzfels Karte. Arr! Neugierig steckte Rubble seinen Kopf in ein Astloch. Aber alles, was er da fand, war eine dicke, fette Spinne, die es sich auf seiner Nase gemütlich machte. Hilfe, Igitt! Sag mal, Rubble, meinst du nicht, es wäre besser, wenn... Nein! Igitt, Spinne! Rocky kam seinem Freund zur Hilfe. Spinnenschaufel! Und setzte die Spinne vorsichtig zurück in das Astloch. Eine Karte ist nicht da drin, nur eine Spinnenfamilie. Spinnenläuse! Jetzt aber entdeckte Sky ein Astloch hoch oben in einem der Bäume und steckte ihren Kopf hinein. Doch sie musste so heftig niesen, dass sie sich auf dem Boden wiederfand. Da ist auch keine Karte. Nur Staub. Auch Marshall, Chase und Ryder kamen jetzt an. Und wie sieht's aus? Wir haben schon in so viele Astlöcher geschaut. Ein kleiner Uhu kam angeflattert und ließ sich auf Chase' Nase nieder. Hallo, kleiner Tut. Hast du vielleicht in einem von den Astlöchern eine alte Flasche gesehen? Der kleine Tut legte den Kopf schief und flatterte dann zu einem großen Baum hinüber, der ganz in der Nähe stand. Der kleine Tut hat sie gefunden. Dann wollen wir mal. Marshall lenkte sein Feuerwehrauto genau unter den Baum. Leiter hoch! Und fuhr dann die Leiter aus, die bis zu dem Astloch reichte, in dem der kleine Tut aufgeregt mit seinen Flügeln schlug. Ich komme! Marshall entdeckte die grünliche Flasche sofort. Ja, der kleine Tut hat recht! Ja! Danke, kleiner Tut. Und bis bald. Wiedersehen! Marshall winkte dem kleinen Uhu nach. Verlor dabei das Gleichgewicht. Und kugelte die Leiter hinunter, gemeinsam mit der Flasche. Aber Ryder fing den Feuerwehrhund auf und der die kostbare Flasche. Gut aufgefangen, du aber auch, Ryder. Sehr gut, Marshall. Alle hielten den Atem an, als Ryder ein vergilbtes Stück Papier aus der Flasche zog. Was ist es? Was ist es? Wenn es das letzte fehlende Stück der Karte ist, muss es an das zweite passen. Das haben wir gleich. Ruff! Klebeband. Im Nu klebte auch dieses Teil an der Schatzkarte und es passte genau. Danke, Rocky. Jetzt haben wir die Karte zusammen. Und ratet mal, was hier drauf ist. Das Kreuz, wo der Schatz vergraben ist. Juhu! Ich meine, arr! Na los, suchen wir den Piratenschatz. Zuerst lesen wir den Hinweis. Geh 20 Schritte in Richtung Meer und schau dem Sonnenuntergang hinterher. Und was heißt das? Na ja, die Sonne geht über dem Meer unter. Also gehe ich 20 Schritte in diese Richtung. Und dann finden wir den Schatz. Es geht los. 1, 2, 3. Mit Riesenschritten lief Ryder Richtung Klippe. 7, 8, 9. Und blieb wie angewurzelt stehen. Nach 9 kommt nicht wow, sondern 10. Hätte ich den 10. Schritt gemacht, dann wäre ich ins Wasser gefallen. Ryder stand nämlich genau am Steilhang. Die Karte ist falsch. Oder die Piraten haben klitzekleine Schritte gemacht. 1, 2, 3, 4, Marshall 5, 6, 7, achtete 90, leider nicht 90, darauf, wo er hinlief, stieß gegen Ryder und konnte ihn gerade noch festhalten. Das war knapp. Tut mir leid, ich habe mich irgendwie vertrippelt. Die Fellfreunde schauten hinaus aufs Meer. Doch da war nur Wasser und der kleine Sandweg, der vom Strand zu einer kleinen Felsenbucht führte. Und dahinter war das nicht ein dunkler Schatten? Da draußen ist irgendwas. Man kann es in dem Nebel kaum erkennen. Glaubst du, es ist vielleicht das Piratenschiff und Captain Schwarzfell? Das kriegen wir raus. Ruff, ruff, Flügel! Sky hob ab, flog zur Felsenbucht hinüber und stellte ihr Fernglas scharf. Es ist wirklich ein Piratenschiff. Ich sehe die Flagge. Können wir da nach dem Schatz suchen? Der Nebel verzog sich und nun konnten auch die anderen das Schiff erkennen. Das alte Schiff fällt auseinander. Es könnte sinken. Wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir es an Land holen, bevor die Wellen es total kaputt machen, Freunde. Arr! Holen wir es an Land! Das Schiff ist ziemlich groß, aber wenn wir alle mit anpacken, dann schaffen wir es vielleicht. Ja! Gemeinsam machten sie sich an die Arbeit. Als erstes hob Pirat Rubble mit seinem Schaufelbagger eine Rinne zwischen Felsenbucht und Strand aus. Der Kanal ist fertig! Jetzt ziehen wir das Schiff direkt bis auf den Strand. Chase machte sein Polizeiauto bereit, Marshall das Feuerwehrauto und Rocky seinen Recycling-LKW. Ich fahre den Gabelstapler. Seilwinde ist bereit. Es geht los. Ryder hatte die Kufen seines Quads ausgefahren, damit er auf dem Wasser fahren konnte. Er schnappte sich das Seil und sauste über die Wellen Richtung Piratenschiff. Neben ihm Zuma in seinem Luftkissenboot. Schnell hatten die beiden das Schiff erreicht und den Haken des Seils daran befestigt. Dann zog Ryder am Seil, bis Chase es bemerkte. Das ist mein Signal. Wuff, einholen! Die Seilwinde setzte sich in Bewegung. Das Seil straffte sich und zog das morsche, alte Piratenschiff in den Kanal. Und dann langsam Meter für Meter zum Strand hinüber. Es fährt! Wir haben's geschafft! Sky, wie sieht's da oben aus? Das geht richtig gut! Doch plötzlich stoppte das Schiff. Oh! Siehst du die Ankerkette? Der Anker hängt irgendwo fest. Die Seilwinde stand still. Da stimmt was nicht. Dann wollen wir mal sehen, ob wir ihn freikriegen können. Zuma und Ryder griffen nach ihren Taucherausrüstungen. Die beiden liebten es, unter Wasser zu sein und tauchten nun immer weiter hinab. Schnell entdeckten sie das Problem. Die Ankerkette hatte sich unter einem Felsen verhakt. Doch Zuma stemmte sich dagegen, schaltete seine Unterwasserdüsen ein und die gaben ihm so viel Schwung, dass er den Felsen zur Seite schieben konnte. Der Anker war wieder frei. Sie haben es geschafft! Ja, das Schiff kommt! Oh, Zuma und Ryder waren wieder aufgetaucht und sehr zufrieden mit sich. Sieh mal, es segelt fast so wie früher. Willst du mitfahren? Gehen wir an Bord! An der Seite des Schiffes baumelte eine Strickleiter herunter und genau die kletterten die beiden nun nach oben. Sie standen stolz an Deck, als das Piratenschiff den Strand erreichte, wo sich bereits viele Schaulustige versammelt hatten. Ahoi, ihr Landratten! Hier kommt Captain Schwarzfell! Auch Bürgermeisterin Gutherz war gekommen. Als Bürgermeisterin der Abenteuerbucht bin ich stolz und begeistert, eine so große und bedeutende Rolle bei der Lösung des Rätsels um Captain Schwarzfell gespielt zu haben. Aufgeregt schlug ihr Huhn Henrietta, das eine schwarze Seeräuber-Augenklappe trug, mit den Flügeln. Ich schlage vor, wir begeben uns auf Schatzsuche. Ja! Marshall, fahr deine Leiter aus. Marshall, macht's. Captain Tollpatsch, können Sie mir mal helfen? Aber natürlich, Ryder! Marshall fuhr die Leiter so aus, dass sie zur Gangway wurde, also zu einer Art Steg, die das Schiff mit dem Land verband. So konnten jetzt alle trockenen Fußes an Bord kommen. Los, rauf mit euch! Hurra! Arr, ich kann's kaum erwarten! Ich auch nicht, der Schatz von einem echten Piraten! Gespannt blickten alle auf die Ladeluke im Bauch des Schiffes, in der Ryder und Captain Tollpatsch verschwunden waren und jetzt mit einer großen, schweren Kiste wieder auftauchten. Das ist der Piratenschatz! Danke, Captain. Ich danke dir. Du hast mich aus der Höhle gerettet. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf oder reicht, Captain. Mach die Truhe auf, Ryder. Ja, aufmachen. Ja, wir wollen sehen, was drin ist. Die Truhe ist verschlossen. Das haben wir gleich. Rocky bekam wirklich alles auf. Oh, das sieht doch mal aus. Wie das glitzert. Cool. Ein goldener Knochen für uns. Kauen kann man darauf nicht. Sieh mal, ein goldener Hundenapf. Der muss einem super schicken Hund gehört haben. Warum hat ein Piratenkapitän einen Hundenapf? Vielleicht hatte der geheimnisvolle Captain Schwarzfell einen Hund. Aber es gab noch eine andere Erklärung. Nein, das ist der Grund. Seht mal! Pirat Rubble hatte etwas entdeckt. Ein Bild. Das soll der geheimnisvolle Captain Schwarzfell sein? Captain Schwarzfell hatte gar keinen Piratenhund. Der Captain war ein Piratenhund. Rubble konnte seinen Blick nicht abwenden. Das war doch er. Er sieht genauso aus wie ich, nur mit einem schwarzen Fellbart. Moment mal, dieses Pergament enthält ein passendes Protokoll des Piratenhundes. Wer diese Truhe findet, befolge mein Piratenkommando und übergebe den Schatz den guten Bewohnern der Abenteuerbucht. Also euch auch, Fellfreunde. Ihr seid nämlich die allerbesten Piratenhunde. Das war doch ganz nach dem Geschmack der Fellfreunde. Gemeinsam feierten sie ein fröhliches Piratenfest und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer. Oh ja, die Fellfreunde sind immer für dich da. Wir halten zusammen, das ist doch klar. Yo, ho, ho, ho, ho, ho.